But that's not what you have up on that screen. Because on the script it is written, and on the screen it's pictures. Motion picture, it is called. Ich verstehe, er sagt, Buch und Film seien zweierlei. Im Buch sind es Worte und auf der Leinwand sind es Bilder. Platz 5. Heute bin ich Samba von Eric Toledano und Olivier Nakache. Ich darf jetzt da rausgehen? Ja, Sie dürfen gehen. Sie sind frei, aber ohne Aufenthaltserlaubnis. Und Sie müssen französisches Territorium verlassen. Das Arthouse-Publikum, ja, Monsieur Claude und auch ihr, Claudes Töchter, ihr habt es statistisch ja Anno Domini 2014 bewiesen, steht auf französische Filme. Auch Heute bin ich Samba oder Platz 4. Zu Ende ist alles erst am Schluss. Von Jean-Paul Rouve. Oder Platz 2. Verstehen Sie die Béliers von Éric Lartigot. Sind Beispiele für die äußerst erfolgreichen und dabei perfekt inszenierten, hochkarätig besetzten französischen Komödien. Charlotte Gainsbourg, Karine Viard oder Michel Blanc, mon Dieu. Das ist schon die ganz obere Liga der französischen Schauspielzunft. Im besten Fall gelingt in diesen Filmen eine Mischung aus Feel-Good-Movie aller Das Leben ist so schlimm doch nicht und dem präzisen Blick auf die Realität. Auch die düstere der illegalen Immigranten in Europa. Man möchte sich zum einen nämlich in Heute bin ich Samba über die Screwball-Comedy einladend von Omar Sy und Charlotte Gainsbourg schlapplachen. Was ist denn bloß in Sie gefahren, mich so anzubrüllen? Sie haben auch geschrien. Und zwar laut. Zum anderen bleibt gehörig etwas im Halse stecken, wenn es in der nächsten Szene um die alltägliche Angst vor der Abschiebung geht. Ähnlich wie in Zu Ende ist alles erst am Schluss. Da geht es um die lebensfrohe Großmutter, die ins Altersheim kommt, es dort aber offensichtlich nicht lange aushält, wie der Enkel und ihr chaotischer Sohn erfahren müssen. Sie ist verschwunden. Sekunde, Augenblick, warum seit gestern? Seit wann genau ist Oma verschwunden? Das wissen wir nicht genau. Komisch. Und dann handelt der Film gleichzeitig von Einsamkeit und der Angst vor dem Alter. Nicht immer wollen das Komische und Tragische überzeugend zusammenkommen und nur die Synthese von beiden macht ja ein Feel-Good-Movie überhaupt erträglich. Zugegeben, die Geschichte der Tochter, die hören und sprechen kann und deswegen in Verstehen Sie die Béliers den Alltag ihrer gehörlosen Eltern und ihres Bruders managen muss, das alles scheint ein wenig wie im Drehbuch Reißbrett entworfen. Nur manchmal ziehen diese französischen Komödien einen auch nur deswegen über den Tisch, weil sie schlicht so hinreißend gespielt sind. Platz 3, Still Alice von Richard Glatzer und Wash Westmoreland. Wer nimmt uns ernst, wenn der Mensch, der wir einst waren, sich immer weiter entfernt? Julianne Moore als Linguistin, die mit 50 an Alzheimer erkrankt. Die Darstellung einer Kranken oder eines Behinderten ist im Kino ein Selbstgänger und bleibt doch ambivalent. Dustin Hoffman als Autismuskranker in Rain Man oder François Cluzets Spiel als Querschnittsgelähmter in Ziemlich beste Freunde. Aufmerksamkeit und Betroffenheit sind solchen Darstellungen gewiss, aber die Gefahr des Überspielens ist immer da. Doch Julianne Moores Darstellung der Alzheimer-Kranken ist eindrucksvoll, denn sie konzentriert sich in ihrem Spiel ganz auf das Gefühl der Verzweiflung, wenn der Mensch körperlich lebt, aber geistig wegdämmert, immer mehr, immer weiter. In ein Nichts. Nein, jetzt nicht Platz 2, hatten wir schon vorgezogen, deswegen jetzt. Platz 1, Das ewige Leben von Wolfgang Mohnberger. Ach ja, Brenner, Ex-Bulle, der uns schon in Komm süßer Tod, in Silenzium oder in Der Knochenmann die Abgründigkeit des Seins präsentierte, zugegeben in der österreichischen Variante. Aber was da noch recht harmlos hier jetzt in Das ewige Leben kommt's härter. Was heißt das mir für die Zeiten? Na schauen Sie, wenn Sie über die Mindestpension drüber kommen wollen, dann müssen Sie arbeiten, bis 84 sind. Es geht in Das ewige Leben um Brenners Kopfschuss, den er sich selbst zufügte, obwohl er gar nicht abtreten wollte. Brenner, alias Josef Harder, darf schlussendlich mit Nora von Waldstätten an einem Imbiss mit, Achtung, Metapher, mit dem Namen Endstation ein, eben Imbiss nehmen. Wessen Tochter war diese Dr. Irrsiegler noch? Brenners gar? Nein, oder? Ja, das sind so die Fragen, die natürlich direkt ins Zentrum einer nicht nur österreichischen Existenz führen.